Lektion 3. Text 1. Wir haben jetzt ein Haus in Okarben. Mensch, Karin, wie geht's? Dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Eva, du lebst ja auch noch. Wie geht's dir? Was machst du? Mir geht's prima. Ich fahre morgen in Urlaub nach Griechenland. Ich mache gerade die letzten Einkäufe. Du, wollen wir einen Kaffee trinken? Hast du Lust? Lust schon. Aber eigentlich keine Zeit. Ich bin furchtbar im Stress. Na gut, für eine halbe Stunde, das geht schon. Und zurück wollen wir dann fliegen, von Athen nach Frankfurt. Ja, und du? Jetzt erzähl doch mal, warum bist du so im Stress? Ja, weißt du, wir sind umgezogen. Wir haben jetzt ein Haus in Okarben. Okarben? Wo liegt denn das? Das liegt hinter Bad Vilbel, etwa 15 Kilometer von Frankfurt, Richtung Friedberg. Ach du meine Güte, das ist ja sehr weit draußen. Wie kommt man denn dahin? Ach, das ist kein Problem. In der Nähe gibt es eine S-Bahn-Station, man fährt knapp eine Stunde nach Frankfurt. Aber mit dem Auto bin ich in 20 Minuten hier. Und das Haus, ist das ein altes Bauernhaus? Nein, kein altes Haus. Das ist ja so unbequem. Da muss man so viel machen, kein Bad, keine Heizung. Nein, wir haben ein schönes, neues, modernes Haus gekauft. Ach so. Ja, wie groß ist es denn? Na, es ist halt ein Einfamilienhaus. Aber wir haben viel Platz. Im Erdgeschoss ist ein großes Wohnzimmer, ein kleines Esszimmer und die Küche. Die ist ganz modern. Naja, und eine Toilette natürlich. Die ist leider sehr dunkel. Und im Dachgeschoss sind zwei kleine Kinderzimmer und dann noch unser Schlafzimmer. Das ist sehr schön und hell. Ja, und ein fantastisches Bad. Na, das klingt ja nicht schlecht. Und habt ihr auch einen Garten? Ja. Der Garten ist zwar nicht sehr groß, aber sehr schön und ganz ruhig. Könnt ihr euch das denn leisten? So ein Haus ist doch bestimmt sehr teuer. Na ja, schon. Das Haus kostet 295.000 Mark. Und die neuen Möbel, die sind auch nicht billig. Was, habt ihr alles neu gekauft? Nein, nein. Nicht alles, aber eine gemütliche Couch und einen tollen Teppich fürs Wohnzimmer, einen großen Tisch und bequeme Stühle für das Esszimmer und einen schönen Schrank für den Flur. Unser altes Schlafzimmer haben wir mitgenommen. Das ist ja noch sehr schön. Für die Kinderzimmer haben wir auch neue Möbel. Die sind sehr praktisch. Du musst uns mal besuchen, wenn du aus Griechenland zurückkommst. Ach, Griechenland, wie schön. Ja, fahrt ihr denn nicht in Urlaub? Nee, dafür haben wir im Moment kein Geld. Vielleicht nächstes Jahr nach Bayern oder an die Nordsee.